You are welcome in Jesus' name. We will proceed with our message. Es geht weiter mit unserer Botschaft. The return of the kingdom of heaven. Die Rückkehr in das Königreich des Himmels. Or the discovering of the kingdom of heaven. Oder die wieder das Wiederentdecken. Genau, das Wiederentdecken des Königreiches von Jesus Christus. Amen. Praise the Lord. Amen. We cannot talk about the kingdom of heaven without talking about the Bible. Wir können nicht über das Königreich Gottes sprechen, ohne über die Bibel zu sprechen. Amen. Amen. Just as in heaven. So wie im Himmel. Is God the Father. Gott der Vater. God the Son, God the Holy Ghost. Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. They are one. Sind eins. So also. Genauso auch. You and me. Du und ich. We are spirit. Wir sind Geist. We have a soul. Wir haben eine Seele. And we live inside the body. Und wir leben in einem Körper. And these three are one. Und diese drei sind eins. The spirit, soul and body. Geist, Körper und Seele. James said you cannot separate them. Jakobus steht, du kannst sie nicht voneinander trennen. Is somebody getting it? That's the book of James. You cannot separate the body and the spirit. Du kannst den Geist nicht vom Körper trennen. When they are separated, wenn it means sie getrennt sind, das heißt es tot. Let's go to James 2. Jakobus 2. Verse 26. Jakobus 2, 26. Are we there, please? For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. The body without the spirit. Der Körper ohne den Geist is dead. Ist tot. It means the body is dead. Der Körper ist tot. Remember, the spirit never dies. Der Geist stirbt niemals. To live here on earth. Um hier auf Erden zu leben. You must be these three. Um hier auf Erden zu leben, musst du all diese drei Dinge sein. Spirit, soul and body. Körper, Geist und Seele. There is no body without a spirit. Es gibt niemanden ohne Geist. And there is no spirit without a body. Und es gibt keinen Geist ohne that can Körper, live here on earth. Der hier auf Erden leben kann. Amen. Everyone needs a suit. Jeder braucht diesen irdischen Anzug. And this air suit is our body. Und dieser irdische Anzug ist unser Körper. No spirit can be here on earth without a suit. Kein Geist kann hier auf Erden sein ohne diesen irdischen Anzug. Amen. Praise the Lord. Halleluja. That is why today. Deswegen heute. Heavenly family. Die himmlische Familie. Our body is Christ. Unser Körper ist Christus. Is Christ's suit on earth. Ist der Anzug von Christus auf Erden. I hope you understand that. Our body is Christ's earth suit on earth. Ist der Anzug von Christus hier auf Erden. Without our body cannot be here. Ohne unseren Körper kann ich hier sein. Praise the Lord. Just as Jesus was once Christ. Genauso wie Jesus einst Christus war. Amen. He was once Christ. That's Jesus and Christ. Jesus und Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The air suit was Jesus. Der irdische Anzug war Jesus. Amen. Amen. But the inside, the spirit. Aber das Innere war Geist. So also is you and me today. Genauso auch du und ich heute. Just as we are spirit. So wie wir Geist sind. We have a soul. Haben wir eine Seele. And we live inside a body. Und wir leben in einem Körper. So also is the Bible. Genauso ist auch die Bibel. The Bible is spirit and body. Die Bibel ist Geist und Körper. Praise the Lord. Ja. Amen. Amen. A lot only see the body. Viele sehen nur den Körper. But they never see the spirit. Aber sie sehen nicht den Geist. Amen. Just like Jesus. Genauso wie Jesus. When he was here. Als er hier war. You know, they could see Jesus. Sie konnten Jesus sehen. But not Christ. Aber nicht den Christus. Is somebody getting it? He was spirit. Er war Geist. And a body. Und ein Körper. That is Christ Jesus. Christus Jesus. Amen. Amen. He did not have a soul like us. Er hatte keine Seele wie wir. Though he had a soul. Obwohl er eine Seele hatte. Is somebody getting it? And that's why he could feel something. Deswegen konnte er etwas fühlen. Are you getting it? His soul was not a sinful soul. Seine Seele war keine sündhafte Seele. Ezekiel 18. Ezekiel 18. Verse 4, also verse 20. In Vers 24. Said the soul that sinneth shall die. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Is somebody getting it? Praise the Lord. Okay. Christ's soul was not a sinful soul. Die Seele von Christus war nicht sündhaft. His soul was a perfect soul. Seine Seele war eine vollkommene Seele. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Quickly go to Ezekiel, please. Ezekiel. Ezekiel 18. Ezekiel 18. Praise the Lord. He said, behold, all souls are mine, said the Lord. Amen. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, he shall die. That's verse 4, please. Verse 4. Ezekiel 18. Verse 4 and verse 20. Und Vers 20. Amen. I read again. Behold, all souls are mine, as the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. And verse 20 also. The soul that sinneth, it shall die. The Son shall not bear the iniquity of the Father. Neither shall the Father bear the iniquity of the Son. Salvation is personal. Errettung ist etwas Persönliches. Are you getting it? That's what we just read now. Salvation, no father can save a son, no son can save a father. Kein Vater kann einen Sohn retten und kein Sohn kann einen Vater retten. Praise the Lord. Hallelujah. Say salvation is personal. Errettung ist persönlich. Amen. The righteousness of the righteous shall be upon him. Die Gerechtigkeit der Gerechten soll auf ihm liegen. And the wickedness of the wicked shall be upon him. Auf dem Gottlosen sei seine Gottlosigkeit. Praise the Lord. Hallelujah. Again, the soul that sinneth shall die. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Christ's soul was perfect. Die Seele von Christus war vollkommen. His soul was not different from his spirit. Seine Seele war nicht anders als sein Geist. Are you getting it? His soul and his spirit, they were one. Seine Seele und sein Geist waren eins. Praise the Lord. Remember, once we are saved, once we receive salvation and pray that prayer, our spirit is saved, but our soul is unsaved. Unser Geist errettet, aber unsere Seele nicht. Amen. Mm-hmm. Until we start renew our mind. Erst wenn wir anfangen, unsere Gedanken zu erneuern. We allow Christ to change our mind. Und zulassen, dass Christus unsere Gesinnung ändert. Our thoughts. Unsere Gedanken. Our thinking. Unser Denken. Are you getting what we love, what we hate, what we value, what we used to? Was wir wertschätzen. Everything must be changed. Alles muss sich ändern. Praise the Lord. The old program must be erased. Das alte Programm muss gelöscht werden. Amen. Then let the Lord will now be, you know, he himself will now be the new program in our soul. Er selber ist das neue Programm unserer Seele. Amen. Praise the Lord. Jesus did not need to renew his soul. Jesus musste seine Seele nicht erneuern. When he was here on earth. Als er hier auf Erden war. You know, the Bible talk about his soul. Bibel spricht über seine Seele. Amen. If you go to Isaiah 53. Jesaja 53. Quickly go there, please. Isaiah 53. Jesaja 53. Praise the Lord. Halleluja. Verse 3. Vers 3. And verse 10. Vers 10. Isaiah 53, verse 3. He is despised and rejected of men. A man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Amen. Amen. So also is verse 4, if you go there. Of verse 4. It says, surely he had borne our grief, carry our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smiting of God, and afflicted. Mm. Verse 10. Yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief. Praise the Lord. Hallelujah. It's talking about his soul. Es geht seine Seele. Amen. Amen. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He paid the price. Er hat den Preis bezahlt. With everything. Mit allem. Amen. He paid the price for us. Er hat den Preis für uns bezahlt. Through his own soul. Durch seine eigene Seele. Amen. A perfect soul became an evil soul. Eine vollkommene Seele wurde zu einer verunreinigten Seele für uns. Because our souls were evil. Weil unsere Seelen verunreinigt waren. He took everything from us. Er hat alles auf sich genommen. Go to 2 Corinthians 5. 2. Korinther 5. Praise the Lord. 2 Corinthians 5. 2. Korinther 5. Vers 21. For he had made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Amen. Praise the Lord. His soul became polluted. Seine Seele wurde verunreinigt. Amen. Amen. Praise the Lord. So that our soul can be clean today. Damit unsere Seele heute rein sein kann. He took everything from us. Er hat alles von uns genommen. Amen. He knew no sin. Er kannte keine Sünde. But he became sin. Aber er wurde zur Sünde. For you and me. Für dich und mich. Praise the Lord. We cannot separate the Bible from heaven. Wir können die Bibel nicht vom Himmel trennen. Amen. We cannot separate the Bible from heaven. Wir können die Bibel nicht vom Himmel trennen. Amen. They are one. Und eins. It is heavenly property. Es ist ein himmlischer Besitz. Amen. Amen. It's heavenly property. Himmlischer Besitz. I mean, what heaven called the Bible. Was der Himmel die Bibel nennt. And not what man and religion called the Bible. Nicht das, was der Mensch Religion Bibel nennt. They have the definition of their own Bible. Sie haben ihre Definition von ihrer Bibel. They have what they call their own Bible. Sie haben das, was sie ihre Bibel nennen. Praise the Lord. Halleluja. That Jesus wants us to understand what he called the Bible. Christus Jesus will, dass wir verstehen, was er die Bibel nennt. Amen. Amen. The Bible is not a novel. Die Bibel ist kein Roman. It is not a religious book. Es ist kein religiöses Buch. It is not a devotional book. Es ist nicht irgendein Ratgeber. Devotional book. Ein Ratgeber. You know, people have money devotion. They call it money devotion. Leute haben morgendliche Rituale, die sie durchführen. Amen. The Bible is not a devotional book. Die Bibel ist kein Ratgeber. Danke. When you open the Bible, you are not opening a devotional book. Wenn du die Bibel öffnest, öffnest du kein Ratgeber. Or a religious book. Ein religiöses Buch. You are opening a legal document. Du öffnest ein legales Dokument. Praise the Lord. Halleluja. The Bible is written by the only true God. Die Bibel ist durch den einzig wahrhaftigen Gott geschrieben. The Bible is his law. Die Bibel ist sein Gesetz. There is nothing law that is a religion. Es gibt kein Gesetz, was it's a document. Religion ist. Es ist ein Dokument. Are you getting it? The Bible is written by God. Bibel Go ist to geschrieben durch Gott. 2 Timothy, please. 2. Timotheus. 2 Timothy. 2. Timotheus. 3. Verse 16 and 17. 16 und 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Praise the Lord. So also is 2 Peter 1. Also wie 2. Petrus 1. Verse 20 and 21. We quickly go there. 20 und 21. Praise the Lord. He said, knowing this first, that no prophecy of the scripture is of private interpretation. It's not how you believe it, how I believe it. So wie ich es glaube und so wie du es glaubst, so wie are du you es getting auslegst, it? So wie ich es auslege. How you think of it, that hair, I'm denke. Thinking of it separately. Und ich denke anders darüber nach. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We know that the Lord speaks to us in different ways. Wir wissen, dass der Herr auf unterschiedliche Weise zu uns spricht. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But our motive is so important. Aber unser Motiv ist so wichtig. Through our motive, we can know who is speaking. Durch unser Motiv wissen wir, wer spricht. Amen. Is somebody getting it? Amen. Amen. Amen. Because Satan also speaks in different ways. Denn der Satan spricht auch auf unterschiedliche Weise. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's only Christ that speaks through his own truth. Nur Christus spricht durch seine eigene Wahrheit. Amen. Satan speaks. Der Satan spricht. He makes things fit together. Er macht Dinge, die Sinn machen, die Sinn ergeben. Everything will just work perfectly. Alles wird einfach nach dem Schnürchen laufen. Are you getting it? Zusammenfallen, wird ineinander fallen. He speaks in different ways. There are many ways Satan speaks. Er hat viele verschiedene Weisen, wie er spricht. He speaks through dreams. Durch Träume. Amen. Praise the Lord. Yeah. Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Amen. For the prophecy came not in one time by the will of man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Without the Holy Spirit, there's no scripture. Ohne Heiligen Geist gibt es die Schrift nicht. Is somebody getting it? Without the Holy Spirit, there is nothing like the scripture. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, the Bible is not a religious book because the Bible calls himself a testament. Die Bibel ist kein religiöses Buch, weil die Bibel sich ein Testament nennt. Amen. Amen. The Bible is not a religious book because the Bible called himself a testament. Die Bibel ist kein religiöses Buch, weil die Bibel sich ein Testament nennt. Praise the Lord. And also again, when you open the Bible, you are not opening a devotional book. Und wenn du die Bibel öffnest, öffnest du kein Andachtsbuch. But a legal document. Aber ein legales Dokument. And this is why the book is also called Covenant. Und deswegen nennt sich dieses Buch auch Bündnis. Is somebody getting it? The word Covenant is a legal word. Das Wort Bündnis ist ein legales Wort. It is the word for contract. Es ist ein Wort für Vertrag. Is somebody getting it? The contract of the Bible is also called Constitution. Dass dieser Vertrag in der Bibel wird auch als Konstitution bezeichnet. It means law. Ein Gesetz. Praise the Lord. The Bible is a law book. Die Bibel ist ein Gesetzesbuch. Is somebody getting it? Amen. That is why it is called the law of God. Deswegen heißt es, es ist das Gesetz Gottes. Amen. The Bible is the constitution of your government. Die Bibel ist die Konstitution deiner Regierung. It is the constitution of our government. Es ist die Konstitution unserer Regierung. Our heavenly government. Unsere himmlischen Regierung. Are you getting it? It is given to us. Es wurde uns gegeben. To use to execute dominion on earth. Damit wir herrschen auf Erden. Praise the Lord. Diese Herrschaft auch ausüben. It is given to us to use to execute dominion here on earth. Es wurde uns gegeben, um diese Herrschaft auszuüben. But please know the old dominion and the now dominion are two different dominions. Die damalige Herrschaft, die wir ausüben sollten, und die jetzige Herrschaft, die wir ausüben sollten, sind nicht gleich. Before the fall, there was a dominion. The Lord spoke about dominion. If you go to Genesis 1, go there, please. 1. Mose 1. Praise the Lord. In Genesis 1, verse 26. 1. Mose 1, 26. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. Do you see there? Let them have dominion. There was dominion then, but that our dominion today is different from that dominion. Aber das Herrschen jetzt ist anders als das Herrschen damals. Amen. Mm. Praise the Lord. The old dominion and the new are not the same. Das Herrschen jetzt und das Herrschen damals sind das gleiche. We just read Genesis 1:26. Mm. Wir haben eben 1. Mose 1. We talked about the old dominion. Wo es um die alte Herrschaft ging. Dominated things. Über Dinge herrschen. Is somebody getting it? That's what people are still after today. Churches. Da sind immer noch die Leute hinterher. The Christians. Are you getting it? To dominate what you can achieve. Was du erreichen kannst. Was du reißen kannst. Are you getting it? You know, Jesus came in Luke 12. Look at what he said. The more you know. Sagt. To dominate money, dominate things, dominate people. Menschen zu beherrschen, Geld zu beherrschen, darum geht's heute. Praise the Lord. Hallelujah. In Luke 12, he came. Aber in Lukas 12 and he talked Jesus about properties. Und er sprach über Besitz. Amen. Amen. Let's read from verse 13. I hope you already know here. And one of the companions said unto him, Master, speak to my brother that he divide inheritance with me. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm, Lukas 12, 13. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm, Meister, sag meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. You can see here, there is the natural inheritance. Ihr seht, hier geht es um die natürliche, irdische, das irdische Erbe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. This is a natural inheritance. Ein natürliches Erbe. Amen. We also have inheritance. Wir haben auch ein Erbe. We go there later. Mm-hmm. And he said unto him, verse 14. 14. Man, who made me a judge or a divider over you? Verse 15. 15. And he said unto them, take heed and beware of covetousness. It's talking about properties. Geht um Besitz. Talking about dominion. Um Herrschaft. What man we call dominion today. Was der Mensch Herrschaft nennt. The old dominion was before the fall. Die alte Herrschaft war vor dem Sündenfall. But the now, you know, that is that dominion people are still following aber today, but under Satan. Und sind immer noch hinter dieser Herrschaft, aber unter dem Satan. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus said we should be well fit. Und Jesus sagt, wir sollen uns davon acht nehmen. Amen. For a man's life consists not in the abundance of the things which he possesses. Amen. Praise the Lord. Yeah. It's not about what you have. Es geht nicht um das, was du hast. The properties. Der Besitz. How many? Wie viel? Praise the Lord. Hallelujah. How many degrees? Viele. Is somebody getting it? How many children? Viele Kinder. How many in your bank account? How big it is? Wie viel Geld auf dem Konto? Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. If you read it continuously, you can see somebody that gathered a lot. Mm. Auch wenn wir weiterlesen, gibt es auch jemanden, der sehr viel zusammengesammelt hat über die Jahre. Nothing follow anyone out of here. Aber nichts folgt dir mit ins Grab. Except if you have Christ, Christ follow Jesus, you. Er folgt dir. Amen. never leave you, never forsake you. Er verlässt dich niemals. He's with you forever. Er ist mit dir für immer. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The new dominion is all about Christ Jesus. Die neue Herrschaft ist komplett Jesus, geht's Jesus Christus. Praise the Lord. The new dominion is all about Christ Jesus. Die neue Herrschaft, da geht es vollkommen Jesus Christus. These churches can know this today. Wenn Gemeinden das wissen würden, how great it will be. Wie wunderschön wäre es. How the world will be. Die Welt aussehen how würde. Things will change. Die Dinge sich ändern würden. Is somebody get any place? In John 17. In Johannes 17. Verse 3. Vers 3. Amen. Jesus talks about the now dominion. Da spricht Jesus um die jetzige Herrschaft. Praise the Lord. Yeah. The dominion is to know Christ. Diese Herrschaft ist Jesus Christus zu kennen. It's, are you getting it? To know Christ alone. Dich allein zu kennen, Christus Jesus. Amen. It's no longer go and reproduce, go and have children. Geht und vermehrt euch. Are you getting it? Go and multiply. It's no longer vermehrt that. Euch. Darum geht's. It's not know Christ Jesus. Erkenne Christus Jesus. You know that. John 17, verse 3. Johannes 17, to 3. Know him. Ihn zu kennen. Amen. Have a love relationship with him. Eine Liebesbeziehung mit ihm haben. Amen. Amen. Love relationship and fellowship with Christ Eine Jesus alone. Und Gemeinschaft mit Christus Jesus alleine. Amen. Amen. And not he plus every or any anything else. Und nicht er mit or something else. Zusammen. Amen. Love. It's all kind of love. Seine eigene Liebe. Amen. Amen. What kind of love? Gottes Liebe. Love relationship and not fear relationship und nicht eine and not hope relationship and not Christianity relationship. Is somebody getting it? Amen. And not fasting and prayer relationship. Is somebody, are you getting it? Mm. It is a relationship that is based only on the finished work of Christ. Eine Beziehung, die ganz allein auf dem fertigen Werk von Jesus Christus basiert. That is the relationship. Das ist die Beziehung. He desire for us. Die er sich für uns wünscht. He want for us. Die er für uns will. He have for us. Die er für uns hat. Amen. Amen. Again, the Bible is a law book. Die Bibel ist ein Gesetzesbuch. Amen. Amen. And that is why it is called the law of God. Deswegen ist das Gesetz Gottes. All countries are built on law. Alle Länder sind auf Gesetzen gebaut. Is somebody getting it? There's no country without law. Es gibt kein Land ohne Gesetze. And that is why grace cannot replace law. Deswegen kann die Gnade das Gesetz Amen. Ersetzen. Praise the Lord. Amen. Jesus Christ. Christ have his own law. Christus hat sein eigenes his Gesetz. Kingdom have his own law. Sein Königreich hat sein eigenes Are you getting Gesetz. It? The kingdom of Christ have his own law. Das Königreich von Though it's grace, but it still have his own law. Auch wenn es Gnade ist, hat es dennoch sein eigenes Gesetz. Is somebody getting it? Different from the natural law. Was anders ist als das natürliche Gesetz. Praise the Lord. And that is the mistake some are even making today. Das ist der Fehler, den viele begehen. Anything law, they don't want it. Ekliche Gesetze wollen sie For them, it's all grace, grace, grace. Es geht immer um Gnade, Gnade, There's Gnade. Nothing like grace without faith. Aber es gibt keine Gnade ohne Glauben. Is somebody getting it? If you are saved alone, if we are saved by grace alone, everyone will be saved. Wenn wir alle errettet no one will werden go to hell. Durch Gnade, dann werden wir alle errettet. Niemand würde in die Hölle gehen. You must choose me. Du musst say law. Mich du musst mich wählen. Ist ein Gesetz. It must be me alone in ich your life. Ich alleine in deinem Leben ist ein Gesetz. Say law. Amen. Amen. It's that law that came to free us from all the laws of Moses es ist and all Gesetz, the other laws. Was uns wieder frei gemacht hat von allen anderen Gesetzen, den Gesetzen that it von must Mose. Be Christ alone. Das ist Christus allein. Until you choose Christ alone, Wenn we can never be one family. Allein wählst, erst dann können wir eine Familie sein. Is somebody getting it? Amen. Amen. Christ's law is different from the law, from the natural law, das Gesetz from the natural, you know, countries. Laws. Ist anders als die Gesetze der natürlichen Länder. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Christ's laws are heavenly laws. Die Gesetze von Christus sind himmlische Gesetze. His law is an heavenly law. Dein Gesetz ist ein himmlisches Gesetz. Praise the Lord. Halleluja. It means you must believe me. Das heißt, du musst ihm glauben. You must depend on my finished work. Dich auf das fertige Werk verlassen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. It's not just live the life that Satan have been that has been of Satan before. No, no, no, no. Ich There's nothing like that. Das Leben, was dem Satan in die Karten spielt. Lebe so wie es will. Go to John 6. Praise the Lord. Johannes 6. John 6, please. Verse 29. Johannes 6. Praise 29. The Lord. The kingdom of heaven is backed by the law of Christ. Das Königreich des Himmels ist unterstützt von dem Gesetz von Christus Jesus. You cannot say no to Christ and be in heaven. Du kannst nicht nein sagen zu Christus und im Himmel sein. Are you getting it? You cannot reject him, ignore him and live and I want to live in heaven. Du kannst ihn nicht verweigern und ignorieren und im Himmel leben. It's not possible. Das geht nicht. Praise the Lord. Mm. Because he is the one in charge of heaven. Denn er ist derjenige, der in Kontrolle ist. He is the door. Er ist die Tür. He is the inside. Er ist das Innere. He is everywhere there. Er ist alles. Er ist überall dort. Praise the Lord. Halleluja. John 6, verse 29. Johannes 6, 29. Jesus answered and said unto them, this is the work of God. The work of God. Das Werk Gottes. That you believe on him whom he hath sent. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That is, this is a law. Das ist ein heavenly Gesetz, law. Aber ein himmlisches Gesetz. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Until you allow it to be heavenly law. Erst wenn du zulässt, dass es ein himmlisches Gesetz ist. Praise the Lord. Hallelujah. Some, you know, until you allow it to be heavenly law in your life. It's the principle. Dass es ein Prinzip ist. Is somebody getting it? That is to believe Christ alone. Christus allein zu glauben. Why am I one with people here? Wieso bin ich eins Christ mit Menschen alone. Hier? Wegen Christus allein. Amen. If I see people, I will Wenn ich run. Menschen sehe, werde ich vor mir selbst sogar Is weglaufen. Somebody getting it? If I see other things, I will run. Wenn ich andere Dinge sehe, werde ich laufen. But I've learned to see his finished work for me. Ich habe gelernt, sein fertiges Werk für mich zu sehen. Let's go to 1 John 3. 1. Johannes 3. 1 John 3, Jesus talks about his commandment. Commandment means law. Über seine Gebote. Das heißt Gesetz. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 22. 22. And whatsoever we ask, we receive of him because we keep his commandment. And do those things that are pleasing in his sight. And verse 23. He helped, he revealed his commandment to us. Und 23 offenbart er uns sein Gesetz. Er verbirgt es nicht vor uns. Er versteckt es nicht. Are you getting it? And this is his commandment, that we should believe on the name of his Son, Jesus Christ, and love one another. Praise the Lord. Halleluja. Not just I believe his name, but I'm not one with God's family. Nicht, ich glaube seinen Namen, aber ich bin nicht eins mit seiner Familie. Is somebody getting it? I'm gonna, praise the Lord. Hallelujah. How you know you believe his name is how you are one with the family. Wie du erkennst, dass du an seinen Namen glaubst, ist wie inwiefern du eins bist mit seiner Familie. Is somebody getting it? How you know you believe his name. Wie du an seinen you Namen depend glaubst, on him. Dich auf ihn allein is verlässt. When you are one with Christ's family. Wenn du eins mit der Familie von Christus bist. Amen. Your relationship with them. Deine Beziehung mit ihm ist ein Beweis. Our relationship with one another. Unsere Beziehung miteinander. It's a proof that we are in Christ and Christ is in dass us. Dass wir in Christus sind und Christus in uns. I hope somebody's getting something here. It's a proof. Es ist ein Beweis. Praise the Lord. Amen. Then that is too long if you go to verse 24. 24. And he that keepeth his commandment dwelleth in him. And he in him. And hereby we know that he abide in us by the Spirit which he hath given us. Praise the Lord. Hallelujah. How we are one with one another. Eins miteinander. It's a proof. Es ist ein Beweis. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And that's why division should be forbidden in the house of Christ. Muss verboten sein im Königreich des Himmels, in seinem Haus. The Lord loves his own unity. Der Herr liebt seine to be in his ministry. Einheit in seiner Gemeinde. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. His commandment is his law. Sein Gebot ist sein Gesetz. It is our principle. Das ist unser Prinzip. It is his principle, and that is the principle he gave us. Das sind auch die Prinzipien, die er uns gegeben hat. And that is now, it is now our principle. Das sind jetzt auch unsere Prinzipien. That we must be one with one another in Christ Jesus. Miteinander in Christus Jesus. Amen. Amen. That's how we believe him. So glauben wir ihm. Christ's law. It's our constitution. Das Gesetz von Christus ist unsere Konstitution. Everything of Christ. alles von Christus Jesus. They are our constitution. Ist unsere Konstitution. Praise the Lord. Halleluja. A constitution is a legal document. Eine Konstitution ist ein legales Dokument. Praise the Lord. Amen. Amen. It contained the intent and a promises of a government to its people. Es beinhaltet die Werte und die, die Versprechen einer Regierung zu seinem Volk. Praise the Lord. Halleluja. As I repeat, it contained the intent and a promises of a government to his people. Es beinhaltet den Zweck und seine Versprechen an sein Volk. His promises for us that is now being fulfilled in us. Seine Versprechen, die jetzt erfüllt werden in uns. The Bible says he now revealed them to us. Er offenbart sie uns jetzt. The Bible is a document. Die Bibel ist ein Dokument. But not earthly document. Aber kein irdisches Dokument. I hope somebody is getting it. It's a document, but not earthly document. Es ist ein Dokument, aber kein irdisches Dokument. It is an heavenly document. Es ist ein himmlisches Dokument. Praise the Lord. You know, people keep documents. Leute bewahren Dokumente of their degree and everything. Von ihrem Bildungsabschluss und anderes. Are you getting it? Different countries have their documents. Verschiedene Länder haben ihre Dokumente. Heaven have its own documents. Der Himmel hat seine eigenen Dokumente. Praise the Lord. Which is the kingdom of heaven. Aber das ist das Königreich des Himmels. Until you allow it to be heavenly document, that is the Bible. Erst wenn du zulässt, dass die Bibel ein himmlisches Dokument ist. Until you allow it to be heavenly law. Ein himmlisches Gesetz. Heavenly law book. Ein himmlisches Gesetzbuch. Praise the Lord. Ja. The laws of Christ are not the laws of Moses. Die Gesetze von Christus und nicht die Gesetze von Moses. No, though both came from heaven. Beides kommt vom Himmel. But that of Christ is salvation. Aber das von but Christus the other not. Ist Errettung, aber das von Mose nicht. Is somebody getting it? Praise the Lord. Ja. Amen. Again, until you allow it to be heavenly document for you. Erst wenn du zulässt, dass es ein himmlisches Dokument ist für dich. I mean the Bible. Die Bibel. It means nothing to you. Bedeutet es dir nichts. Amen. Amen. Heavenly document is the Holy Ghost that can help you to know what is there. Ein himmlisches Dokument, das kann dir nur der Heilige Geist offenbaren. Praise the Lord. Halleluja. With the natural mind, you cannot know what is in the Bible. Mit der natürlichen Gesinnung kannst du nicht wissen, was in der Bibel steht. You need the power of the Holy Ghost. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. To know what zu wissen, is in heaven. Was im Himmel. You know. What heavenly document was is. Das himmlische Dokument what is inside. Was da drin ist. They do not to know the details. Die ganzen Details zu wissen. Die ganzen Danke. Einzelheiten zu wissen. And that's why, you know, the you know, teachers. Lehrer. The religious teachers. Religiöse Lehrer. They read the Bible. Sie lesen die Bibel. They quote the Bible. Die even more than me. Sogar mehr als ich. More than us. Mehr als wir. They might know... No places in the Bible more than you and me. Sie kennen vielleicht mehr Stellen der Bibel. But it profit them nothing. Aber es bringt ihnen nichts. Praise the Lord. Because they don't know anything about heaven. Sie wissen nichts über den Himmel. Because for them it's not an heavenly document. Denn für sie ist es kein himmlisches Dokument. Are you getting it? Praise the Lord. In 2 Timothy 3. 2. Timotheus 3. Praise the Lord. Please quickly go there. 2 Timothy 3, verse 7. 2. Timotheus 3, Vers 7. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. They learn and learn and learn. Lernen und lernen und lernen. They are ever learning. Sie lernen immer wieder. You know, the Christian. You know, don't look at them, all the religious people. Die Christen, die religiösen, including the religious teachers. Die religiösen Lehrer. They never accept the truth. Sie akzeptieren die Wahrheit what nicht. Heaven called the truth. Was der Himmel die Wahrheit nennt. Praise the Lord. The Bible is an heavenly document. Die Bibel ist ein himmlisches Dokument. It is... It is an heavenly document because it's been backed by the power of the Holy Spirit. Es ist ein himmlisches Dokument, weil es unterstützt wird von der Kraft des Heiligen Geistes. We were in 2 Peter 1, verse 20 and 21. Wir waren 2. Petrus 1, 20 und 21. Where the Bible said that the Holy Spirit is the author of the Bible. Wo die Bibel sagt, dass der Heilige Geist der Autor der Bibel ist. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Without the Holy Spirit, the Bible cannot be written. Ohne den Heiligen Geist kann die Bibel nicht geschrieben sein. Amen. No natural man could write it. Kein natürlicher Mensch konnte es schreiben. No natural man can write it. Kein natürlicher Mensch kann das schreiben. It needs supernatural power. Es braucht eine übernatürliche Kraft von oben. Which is Christ Jesus. Wie Christus Jesus ist. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The Bible called himself a testament. Die Bibel nennt sich ein Testament. What is a testament? Was ist ein Testament? Is somebody getting something here? Praise the Lord. Halleluja. In Hebrew 9. Hebräer 9. You know, if you read there, you know when the, that very place talk a lot about testament. Da geht es viel um Testamente. Amen. Ja. From 11. Hebräer. Praise the Lord. Amen. Hebrew 9 from 11 to 22, even to the end. Bis 22. 9 from verse 11. But Christ, being come and high priest of good things to come, by greater and more perfect tabernacle. Everything of Christ, they are all perfect. Alles von Christus vollkommen. Praise the Lord. Halleluja. A perfect tabernacle. Ein vollkommenes Zelt. Amen. That's why our body is perfect today. Deswegen ist unser Körper perfekt. Because he now lives in our body. Weil er jetzt in seinem Körper lebt. Praise the Lord. Halleluja. Not made with hands. That is to say, not of this building. It's no longer of the natural. Es ist nicht mehr von dieser Schöpfung. Nicht mehr we von have a supernatural body. Sondern wir haben einen übernatürlichen Körper. You must believe it, please. Das müssen wir glauben. Until you believe it. Es müssen wir das glauben. If you cannot believe it, Satan knows that you don't know your inheritance. Wenn wir das nicht glauben können, weiß der Satan, dass wir unser Erbe eben nicht kennen. He knows that you don't know your identity. Dass du deine Identität nicht kennst. Is somebody getting it? You know that you don't know you are, you know, what belongs to you. Er weiß, dass du nicht weißt, was dir gehört. Praise the Lord. Halleluja. He knows that he knows you don't know your property. Er weiß, dass du deinen Besitz nicht kennst. You don't know your birthright. Du kennst dein Geburtsrecht nicht. Praise the Lord. Amen. Amen. Verse 12. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he enter in once on into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Once. Einmalig. Once. Remember the priest, they were always going every year. Erinnert die Priester mussten das immer jedes Jahr wiederholen, diese Opfergabe. Every year. Jedes Jahr flocken. But Jesus came just aber once. Aber Jesus kam einmalig. How superior it is. Das zeigt einfach, wie erhaben dieses Blut ist. Von praise ihm. The Lord. Halleluja. We should be grateful that we have his blood. Wir müssen dankbar sein, dass wir sein Blut haben. We should be grateful that we belong to this family. Dankbar sein, dass wir zu dieser Familie gehören. We should be grateful that he is dankbar, our father. Dass er unser Vater ist. Amen. Are you getting it? We should be grateful that we have his life. Dankbar, dass wir sein Leben haben. Please be grateful. Bitte sei dankbar. Don't be sad. Sei nicht traurig. Amen. Amen. If you remember him, his finished work, you'll be grateful. Fertiges Werk, wirst du dankbar sein. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Stop seeing what you don't have. Hör auf das zu sehen, was du nicht hast. See the Christ you have. Sehe auf Christus, den du hast. He's greater than anything. Ist größer als alles andere. Praise the Lord. Halleluja. Verse 13. 13. But if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean sanctified to the purifying of the flesh. Verse 14. How much more shall the blood of Christ, God's blood, Gottes Blut, who through the eternal spirit offer himself without spot to God, purge your conscience from the dead works to serve the living God. Verse 15. And for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death for the redemption of the transgressions that were under the first testament. The which are called may receive the promise of eternal inheritance. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Redemption. There's redemption there. We have redemption maybe late, if not today, later. Amen. Erlösung. Darüber werden wir eventuell noch später reden. Praise the Lord. Verse 16. For where a testament is, we just to know the Bible, the Lord revealed to us that the Bible is our testament. Der Herr hat uns offenbart, dass die Bibel unser Testament ist. Are you getting it? Mm-hmm. The Bible calls himself a testament. Die Bibel nennt sich selbst ein Testament. What is a testament? Was ist ein Testament? For where a testament is, verse 16. There must also be of necessity be of death of the testator. For a testament is of force after men are dead. Otherwise, it is of no strength at all. While the testator liveth. Verse 18. Whereupon, neither the first testament was dedicated without blood. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. There's not a religion once it comes to Christ. Es gibt nichts religiös, wenn es um Christus Jesus geht. Amen. Selbst im Alten. For when Moses has spoken every precept to all the people, according to the law, he took the blood of calves and of goats with water and scarlet wool and hyssop and sprinkled both the book and all the people. Praise the Lord. Hallelujah. I'm imagine how our body is covered with his blood today. Ich muss mir vorstellen, wie unser Körper blood. Mit seinem Blut bedeckt ist. How our properties are covered with his blood today. Amen, mit seinem Blut bedeckt ist. How our bank accounts are covered with his blood alles today. Bedeckt mit seinem everything Blut. Everything of alles us. Von uns. You can Amen. See here, it says sprinkle the blood everywhere. Das Blut überall verteilt. Amen. We have the blood of Christ today. Wir haben das Blut von Christus Jesus that cover heute. Everything alles of uns. Amen. Praise the Lord. This house is already covered with dieses his blood. Dieses Haus ist schon bedeckt this mit seinem ministry Blut. Is covered with his blood. Umdeckt mit dem Blut von you Jesus and me, Christus. We are covered with wir his blood. Sind bedeckt mit dem Blut von all Jesus our Christus. Property, even the clothes we put on, they are covered with his Kleidung blood. Ist bedeckt mit dem Blut von Jesus Christus. Praise the Lord. Amen. Mm-hmm. Verse 20. Saying, okay. This is the blood of the testament. Praise the Lord. We have our own blood of the Testament, wir haben unser eigenes the New Blut Testament, vom Neuen Testament, the blood of Christ Jesus. Das Blut von Jesus Christus. He said, which God hath enjoined unto you. Moreover, he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. That is, you know, you can see. Mm-hmm. Once you read here, you see how the blood cover you. Wenn du das liest, erkennst du, wie das Blut von Jesus Christus umgibt. Is somebody getting it? Cover everything of alles you. Alles von dir umgibt. Praise the Lord. Hallelujah. And so whatever you have is a blessing. Was immer wir haben, ist ein Segen. Praise the Lord. Is somebody getting it? Amen. Verse 22. And almost all things are by the law purged with blood. And without shedding of blood is no remission. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. What happened? Okay, thank you. Praise the Lord. I'm always using. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. A testament is an inheritance. Ein Testament ist ein Erbe. A document that reveals your inheritance. Ein Dokument, was dein Erbe offenbart. Amen. Are you getting it? A document that contains your inheritance. Ein Dokument, was dein Erbe beinhaltet. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. The Bible is our inheritance. Die ist unser Erbe. It contains our inheritance. Es beinhaltet unser Erbe. Is somebody getting it? Whatever you inherit, was immer du erbst, always come from somebody else, kommt not von from you. Anderes, nicht von dir. Are you getting it? It's coming from somewhere. Es kommt von irgendwo. Are you getting it? You are not the original owner of that very thing. Du bist nicht der eigentliche Besitzer dieser Sache. Is somebody getting it? It is a gift. Es ist ein Geschenk. Praise the Lord. Amen. The life of Christ is a gift das for Leben us. Von Christus hier ist ein Geschenk Praise für uns. The Lord. Amen. His blood is a gift Sein for Blut us. Ist ein Geschenk an uns. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And you are not the original now of that very thing. Und dieses Leben hat uns nicht gehört. It's like sin. Du bist der ursprüngliche Besitzer dieser Sache. Are you getting it? Sünde. We inherited sin. My inherited sin. Der Mensch hat die Sünde geerbt. Are you getting it? The original owner is Adam. Der eigentliche he committed the sin. Ursprüngliche Besitzer ist Adam. Er hat die Sünde begangen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Mm-hmm. And if you go to Romans 5, Römer 5, let's go there, please. Romans 5. Romans 5 from verse 12 to 19. 12 to 19. He said, wherefore, as by one man sin enter into the world, through Adam, are you getting Durch Adam. It? And death by sin, and so death pass upon all men, for that all have sinned. Verse 13. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed where there is no law. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting it? Mm. During Noah period, all this, Abraham, are you getting it? You know, there was no law then. The law has not come. The law came through Moses. Praise the Lord. Verse 14. Nevertheless, there's rain from Adam to Moses. Even more than. Sorry, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Verse 15. But now, as the offense, so also is the free gift. Praise the Lord. Hallelujah. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God. And the gift by grace, which is by one man, Christ Jesus, had abounded unto many. Mm. Verse 16. 16. And not as it was by one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. Mm. Verse 17. For if by one man's offense death reign, by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Christ Jesus. Mm-hmm. Therefore, verse 18, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one, is somebody getting it? Mm. The free gift came upon all men unto justification of life. Praise the Lord. Verse 19. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the offense of one, so by the obedience of one shall many be made righteous. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Man inherited sin. Der Mensch hat die Sünde geerbt. Christ's righteousness is also our inheritance. Die Gerechtigkeit von Christus it is auch a unser gift. Erbe. Das ist unser Geschenk. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why we don't learn to be righteous. Deswegen lernen wir nicht we don't learn to be holy. Wir lernen nicht heilig zu sein. You just depend on his holiness. Du verlässt dich einfach auf seine you believe Heiligkeit. Him. That is how you depend on his holiness. So verlässt dich auf seine Heiligkeit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's not, you know, people say they are becoming holy little by little. That's you are walking by what you do. Leute sagen, dass sie für Schritt heilig werden, aber das heißt, du wandelst wieder nach deinen eigenen Werken. You can never save yourself. Du kannst dich niemals selbst. Somebody save you. Jemand hat dich schon gerettet. Amen. He came to save you. Er kam, um dich zu retten. Depend on him. Verlasse dich allein auf Amen. Ihn. Amen. Don't allow that payment to be vain. Lass nicht zu, dass die Bezahlung umsonst ist, vergeblich ist. Amen. Amen. It means Christ righteousness have nothing to do with you. Das heißt, die Gerechtigkeit von Jesus Christus hat nichts mit dir zu tun. Amen. Amen. His righteousness have nothing to do with you. Seine Gerechtigkeit hat nichts mit dir zu tun. He is the one that works for our righteousness. Er ist derjenige, der für unsere Gerechtigkeit gearbeitet which hat. Which is his own righteousness. Welche seine Gerechtigkeit for hat. Us. Für uns. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Everything of Christ. Alles von Christus. Our inheritance. Ist unser Erbe. The Bible is our inheritance. Ist unser Erbe. Christ's word is our inheritance. Das Wort von Christus, Jesus his finished Erbe. Work is our inheritance. Das Werk ist unser Erbe. Praise the Lord. Amen. His blood is our inheritance. Sein Blut ist unser Erbe. Amen. Amen. No one works for any inheritance. Niemand arbeitet für ein Erbe. Both spiritual and natural. Okay, or physical. Geistig und seelisch, natürlich gesehen und auch geistig gesehen ist das Amen. Gefallen. Both spiritual and natural. Auch geistig und natürlich. No one works for inheritance. Niemand arbeitet für ein Erbe. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If you inherit something from your father, your father worked Vater, for it. Er hat dafür gearbeitet. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. No one worked for inheritance, both spiritual and physical. Arbeitet für ein Erbe, both natural and supernatural natürlich. Inheritance. Natürlich und übernatürlich. Amen. Again, Hebrews 9 verse 15. Hebräer 9, 15. This inheritance is not a natural inheritance. Dieses Erbe ist kein natürliches Erbe. That we read in Hebrews 9 verse 15. Was wir in Hebräer 9, 15 Amen. Gelesen haben. That was not a natural inheritance. Es war kein natürliches Erbe. Are you getting it? It was heavenly inheritance. Es war ein himmlisches Erbe. It is heavenly inheritance for us. Es ist ein himmlisches Erbe für uns. Amen. Amen. And here also said that until there is death, testament is of no strength. Erst where wenn we read. Tod eintritt, dann hat dieses Testament tritt es in Kraft. Es ist ja tritt es in Kraft. Ja. Amen. The Testament is of no strength at all while the testator lives it. Das Testament hat keine Kraft. Es tritt nicht in Kraft, wenn der das Testament verfasst noch lebt. Remember Jesus Christ. Erinnert euch an Jesus Christus. In John 16. Johannes 16. He says, "It's better for you I leave." Es ist besser, wenn ich gehe. So that my inheritance will belong to mein you. Mein Erbe euch gehört. Is Amen. Somebody getting it? Amen. It is. Praise the Lord. Halleluja. It is better for you that besser, I leave. Wenn ich gehe. If not, you cannot inherit sonst my properties. Ihr das Erbe nicht empfangen my können. Belonging can never mein belong Besitz to you. Kann nicht euch gehören, wenn ich nicht gehe. Praise the Lord. Yeah. Amen. There is no testament without shedding of the blood. Es gibt kein Testament, ohne dass Blut vergossen wird. Amen. Until there is death, there is no testament. Erst nach dem Tod gibt es ein Testament. Jesus have to live so that we have our testament. Jesus musste gehen, damit wir unser Testament, unser Erbe haben. So also the natural testament. Genauso ist auch mit dem natürlichen the natural document. Document is earthly document. Das natürliche Dokument ist ein irdisches Dokument. The natural testament is earthly document. Das natürliche Testament ist ein the irdisches Bible Dokument. Is an heavenly document. Die Bibel ist ein himmlisches Dokument. Mm-hmm. Original document. Ein ursprüngliches never lie. Lügt nicht. Is somebody getting it? Praise the Lord. Even your offices, they look for the original. Selbst they say, bring the original, not photocopy. Büros oder Behörden sagen Leute auch, die suchen nach dem originalen Dokument, nicht nach der Kopie. Praise the Lord. The only original is Christ Jesus. Das einzige Originale ist Christus Jesus. We must understand what heaven called the Bible. Wir müssen wissen, was die Bibel, was der Himmel die Bibel nennt. We must call the Bible what heaven called the Bible. Wir müssen die Bibel so nennen, wie der Himmel die Bibel benennt. And not what man and religion called the Bible. Nicht das, was Religion und der Mensch daraus macht. Amen. Amen. Christ wants us to understand what he called the Bible. Christus will, dass wir verstehen, was er die Bibel nennt. Or what the Bible is all about. Oder worum es in der Bibel geht. Praise the Lord. Halleluja. The Bible is about it's about a king. Die Bibel ist über einen König. What is the Bible about? Worum geht's in der Bibel? It is about a king. Es geht um einen König. Heavenly king. Ein himmlischen König. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Remember when the old demanded for a king. Erinnert euch, als im alten Bündnis die Menschen nach einem König verlangt haben. Are you getting it? The Lord was not pleased with it. Das, dem Herr gefiel das nicht. Because he was already their king. Weil er war doch schon ihr König. In 1 Samuel 8. In 1. Samuel 8. I don't know if we are even to go there. Okay, the time has gone. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Maybe we will stop now. Praise the Lord. Hallelujah. We still have a lot to deal with. There are so many. Praise the Lord. God was not pleased with them when they demanded for a king. Gott hat nicht gefallen, als sie nach einem König verlangt haben. Amen. He wanted them to depend on him, the heavenly king. Er wollte, dass sie sich vollkommen auf den himmlischen König, auf ihn verlassen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And when Jesus was born, als Jesus geboren wurde, they were looking for a born king. Haben sie nach einem geborenen König gesucht? Is somebody getting it? You know that he's a king. You know, as a prophet. You are not qualified to have a kingdom. Als ein Prophet bist du nicht qualifiziert, ein Königreich zu haben. Are you getting it? As a teacher, you are not qualified to have a kingdom. Als ein Lehrer bist du auch nicht qualifiziert. But as a king, you are qualified to have a kingdom. Aber als ein König, we'll stop here. Bist du qualifiziert, ein Königreich zu haben? Es steht dir zu. Praise the Lord. Hallelujah. We continue from here on Sunday.